Ihr hört den Sunday Service. Das gerade eben waren Peggy Sue, eine Band aus Brighton, die vor allen Dingen von den beiden Damen Rose Slade und Katie Young mehr oder weniger ins Leben gerufen wurde. Ollie Joyce, der Schlagzeug, hat sie im Hintergrund. Und mit Choir of Echoes haben Peggy Sue gerade eben ihr drittes Album veröffentlicht. Davon war der Track And Always Is zu hören. Häufig wird hier mit zwei Stimmen gesungen, abwechselnd mal im Duett. Das klingt wirklich sehr charmant gemacht, die Musik hier von Peggy Sue. In der Sendung gibt es noch Musik von We Are Scientists, von Actress Eleni Mandel ist dabei, außerdem Musik von den Hidden Cameras und von The Silver Mount Zion Memorial Orchestra. Aber erstmal hier aus Brooklyn kommen My Legris mit ihrem Track Jeweled Cave. Milagros mit Jeweled Cave, die Band aus Brooklyn, veröffentlicht im Februar ihr neuestes Album. Violent Light heißt das, der Track daraus schon mal jetzt vorab als Single erschienen oder demnächst auf jeden Fall es tun. Die Hidden Cameras sind die Band um Joel Gibbs. Der kommt eigentlich aus Toronto, hat dort die Szene ziemlich aufgemischt mit seiner Band Hidden Cameras, hat Religion hinterfragt und die Sexualität gefeiert bei seinen Shows, die er teilweise auch in Kirchen gemacht hat. Jetzt wohnt Joel Gibbs seit einiger Zeit in Berlin und veröffentlicht mit Age eine neue Platte. Hier die Hidden Cameras und ihr Track Skin and Leather. Die down. your man. You pick me up and carry me home. I'm pushed to the floor and I regain your trust. Lay on your wall, I bleed on your rug. What is skin and bone? They are the same. My wish to break the hold of the leather flood disappears as I mourn. You are the same. You are the same. You are the same. You are the same. You tighten up your heart to the beat of a drum. Made from skin and bone, made with the tickle of feather. The word is skin and bone, and I'll regain your trust. Repeat with skin and bone, they are the same. I'll be a skin and bone, and your leather glove, pain disappears as I'm on. Be your skin of leather. A lick of the flow is the end of it all. I dampen my rub as you darken the dawn. A clap of the blood is a plea for more. Condition of love. Leather. Das waren die Hidden Cameras, Projekt von Joel Gibbs, der auch bekennender Homosexueller ist und das auch mit seiner Musik und seiner Bühnenshow so richtig auslebt. Age heißt das neueste Album der Hidden Cameras. Wenn man den musikalischen Blätterwald so aufschlägt, dann kommt ein ganz viel Geraschel von Actress entgegen. Actress, ein britischer elektronischer Musiker, der eigentlich Darren Cunningham heißt und der jetzt gerade eine Platte veröffentlicht namens Ghetto Will, die ziemlich angesagt ist bei vielen, zumindest Kollegen der schreibenden Zunft. Ich finde die Platte irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber hört selbst mal rein, hier kommt der Track Gaze. Thank you. Das war der Track Gaze von Actress vom Album Ghetto Will. Actress alias Darren Cunningham macht Musik seit 2004, veröffentlicht mal auf dem Label Honest Johns von Damon Albarn und seine Platten, mal auf seinem eigenen Label Werkdisc, wo auch inzwischen andere Künstler ziemlich gute Scheiben rausbringen. Die Platte von ihm, der Track gerade eben, war schon so ein bisschen der Hit auf dem Album Ghetto Will. Ansonsten ziemlich viele verstörende Sounds da drauf, mit denen ich nicht so richtig viel anfangen kann. Das Ganze dann auch verteilt, zumindest in der Vinylform auf drei Vinylplatten, also sechs Seiten jeweils, Tracks auch meistens relativ lang, und das ist dann auf die Weise schon etwas anstrengend. Bei der CD-Version gibt es noch ein zweites Album dazu, das nennt sich dann Hazy Will, mit Aufnahmen, die es irgendwie nicht aufs Album geschafft haben, die schon einen Tick älter sind. Auch da lauschen wir mal rein mit dem Track I Can't Forgive You. We'll be right back. ganz trockene Bassbeats werden hier gesetzt bei Actress und dem Track I Can't Forgive You. Das ganze Hazy Will, eine kleine Dreingabe zum Album Ghetto Will, welches diese Woche erscheint. Und wie gesagt, die Presse ist voll des Lobes. Ich enthalte mich da so ein bisschen, kann damit nicht so richtig viel anfangen, denn mit der Musik ist ganz nett, aber auch nicht, dass er mich jetzt unbedingt vom Hocker haut. Da muss dann vielleicht ein bisschen mehr passieren, vor allem auch ein bisschen mehr Pop, wenn es nach meinem Musikgeschmack geht, aber das ist ja dann auch nicht immer so wichtig. Eleni Mandel ist eine Singer-Songwriterin, die auch mit schöner Regelmäßigkeit Platten rausbringt. Die neueste Let's Fly a Kite, also lass es einen Drachen steigen, erscheint diese Woche hier ihr Track Little Joy. I don't drive a fancy car. I don't know where life is taking me near or far. But I don't need big games or toys. I've got a smile on my face. I've got my little joy. I have fallen hard and fast. Big dreamer, I believe that we could make it last. I don't need that movie show. It was empty in the past, but now my heart is full. Bye. was für eine Gitarre, gehört eigentlich ja auch verboten, ne? We Are Scientists waren das, die Band gegründet vor auch schon 13, 14 Jahren von Keith Murray und Chris Kane, haben bisher 3 Alben veröffentlicht, das 4. steht in den Startlöchern, wird TV en Français heißen, also englisch-französischer Titel, TV en Français, und davon gerade schon mal der Track Dump Luck von We Are Scientists, auch eine Band, die seit Jahren eigentlich den gleichen Sound macht und dann manchmal auch ein bisschen zu produziert wirkt. Das Gefühl habe ich auch bei Lacrosse. Lacrosse sind eine Band aus Schweden, die feinsten Pop-Sound machen, aber den wieder so dicht packen, dass man da schon fast wieder klebrige Zähne von bekommt. Are You Thinking of Me? Every Minute of the Day. Oder so ähnlich, nein. Are You Thinking of Me Every Minute of the Day? Genau, so heißt das Album von Lacrosse. Und hier ihr Track Don't Be Scared. Don't be scared. Das waren La Crosse. Ihr Track Don't Be Scared vom Album Are You Thinking of Me? Every Minute of Every Day, so muss es exakt heißen. Und ja, die Schweden haben in 3 Jahren an diesem Album gearbeitet. Und wer auf Popmusik mag mit ein paar Streichern dabei, der ist hier eigentlich goldrichtig. Goldrichtig seid ihr auch, wenn ihr Streicher mögt, aber eruptive Gitarren und allem, was man sonst noch an Postrock und an, sag ich mal, spannenden Sounds kennt, bei The Silver Mount Zion Memorial Orchestra, die Band aus Kanada, veröffentlicht mit dem Album Fuck Off, Get Free, We Pour Light on Everything, ihr neuestes Album auf Constellation Records, und das ist ihr Album der Woche beim Sunday Service. Die Tracks jeweils ungefähr 10-15 Minuten lang, deshalb auch nur 2 Songs zur Auswahl heute. Erster kommt hier mit dem Austerity Blues. Thank you. der Austerity Blues. Ein Track hier von The Silver Mount Zion Memorial Orchestra. Die Band gegründet ungefähr 1999 von Ephraim Manock, um so ein Nebenprojekt, um Godspeed You Black Emperor aufzubauen, seiner damaligen eigentlichen Hauptband. Die Silver Mount Zion Memorial Orchestra, da gab es verschiedenste Namen, wie die Band auf verschiedensten Alben hieß. Das ist aber der, der sich irgendwie durchgesetzt hat. Die Band kommt aus Montreal, aus Kanada und hat jetzt schon das 7. Album am Start mit dem Titel Fuck Off, Get Free, We Pour Light on Everything. Und ich finde sie wirklich ziemlich großartig. Die Musik da drauf ist nichts Neues. Immer noch, sag ich mal, der altbekannte Post-Rock, obwohl wahrscheinlich die Band nicht Post-Rock sagen würde, sondern vielleicht eher auch ein paar Jazz-Anleihen dabei und ja, vielleicht auch ein paar Gospel-Geschichten hier und da versteckt, aber Post-Rock, sag ich mal, als Schirm, der alles so umspannt, kann man glaube ich schon sagen, wenn man es vergleicht mit dem Mogwai-Album, welches letzte Woche erschien und hier vorgestellt wurde, ist das Album von The Silver Mount Zion Memorial Orchestra doch um Längen besser und damit auch hier verdientermaßen Platte der Woche beim Sunday Service. Davon noch ein Track, der den Titelsong mehr oder weniger darstellt. Fuck Off, Get Free im Titel For the Island of Montreal. Hier kommt The Silver Mount Zion Memorial Orchestra. Letzter Song auf heute beim Sunday Service. Ich verabschiede mich und bedanke mich für euch wie immer fürs Zuhören. Tschüss, jetzt reicht's hier. We live on an island called Montreal. And we make a lot of noise because we love each other.